Dann sprechen wir über den anderen Film, der heute anläuft. Der heißt Genius, die 1000 Seiten einer Freundschaft, unter anderem mit Jude Law und Nicole Kidman. Ein Film über die Beziehung des Schriftstellers Thomas Wolfe zu seinem Verleger Anthony Perkins. Ist das ein interessanter Zugang, ein interessanter Blickwinkel über diese Person? Ja, finde ich auf alle Fälle. Ich meine, die Perspektive eines Verlegers auf einen Schriftsteller, da kriegt man ja so einen Einblick in die Hexenküche der Schriftstellerei, wie Gedanken, Handlungsstränge, Worte vielleicht wirklich zu einem Buch werden. Und genau darum geht es hier in dem Film. Eines Tages steht eben der sehr junge Thomas Wolfe bei Anthony Perkins vor der Haustür und hat eben 1000 bekritzelte Seiten. Und diese beiden Männer setzen sich dann zusammen. Und das ist wirklich so ein Ring um Worte, Formulierungen, bis dann das Buch fertig ist. Und ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr gewünscht, dass der Film noch mehr bei diesen beiden Männern bleibt, wie die Literatur entsteht. Aber leider gibt es dann wieder diese typischen Künstlerklischees. Natürlich gibt es Exzesse, Trinkexzesse. Und dann geht eben der Verleger immer mit seinem Schriftsteller durch New York, durch die Subkultur. Aber das ist alles auch so in Sepiafarben, so sehr gediegen gefilmt. Und die Kostüme kommen von der Stange. Michael Greenwich, das ist der Regisseur, der eigentlich Theaterregisseur ist, was Sie da gerade beschrieben haben. Also, dass Sie sich eigentlich eher kleine 1:1-Szenen gewünscht hätten. Vielleicht liegt es ja daran, dass er das mit den Mitteln des Theaters immer schon machen kann und jetzt einfach mal mit den größeren Mitteln des Kinos spielen, experimentieren wollte. Ja, das kann ich auf alle Fälle verstehen, aber es hätte doch dann vielleicht auch einfach Sinn gemacht, wenn er uns eben diese Trinkexzesse oder dieses Verhalten seiner Frau, die ja von Nicole Kidman gespielt wird, gegenüber, der demütigt sie immer. Und gleichzeitig ist er ein sensibler Schreiber. Also wenn er diese Widersprüche da auch dann so Zusammenhänge gezogen hätte, aber das tut der Film nicht. Das wirkt wie so eine Aneinanderreihung einzelner Szenen. Und ich muss auch sagen, dass Jude Law mir ein bisschen auf den Geist ging. Der hat so was Rampensäuisches, fuchtelt immer mit den Armen, spielt nur so für sich. Aber jetzt habe ich mal genug gemeckert, weil dieser Film hat ja auch Colin Firth. Und der ist ja immer ein wirklichen Schauwert. Also so ein minimalistischer Schauspieler. Eine Geste, eine Bewegung, alles ist gesagt. Man spürt seinen Respekt für den Schriftsteller und gleichzeitig aber auch immer die Angst, die er um diesen Mann hat. Also das ist einfach erstaunlich und schon deshalb lohnt sich dann doch auch wieder dieser Film.